Das Wetter ganz schnell noch. Nachts ist es klar bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Streckenweise überfrierende Nässe. Heute Nacht fahren Sie vorsichtig. Die Aussichten für morgen und übermorgen wechselhaft, etwas windig und es ist kühl. In diesem Sinne eine schöne Nacht und jetzt viel, viel Spaß mit Disco Music und Charlie 2000 bis Samstag 12 Uhr. Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 22 Uhr mit Max Lehrer. Die Moslem-Lupa und der Supermarktkette Aldi seien Pilzmittel gefunden worden. Einer der drei aus Bayern ausgewiesenen Kurden hat beim Verwaltungsgericht Widerspruch gegen den Ausweisungsbescheid eingelegt. Das bestätigte das bayerische Innenministerium. Der Fußball-Bundesliga. Schalke 04, Bayer Leverkusen 1:1 unentschieden, Werder Bremen, SC Freiburg 3:2, Eintracht Frankfurt, MSV Duisburg 1:2 und Karlsruhe SC Dynamo Dresden 1:0. Knapp 20.000 Fans sahen im Wildparkstadion 90 Minuten Kampf, wenig spielerische Klasse und ein Spiel von zwei Mannschaften, die wenig Mittel fanden, aus den zahlreichen Torchancen mehr Tore zu machen. Der KSC ohne die sechs Stammspieler Bender, Rolf, Karl, Reich, Bilic und Schütterle vor allem in der ersten Hälfte klar überlegen, ohne zu überzeugen, zu viel ging durch die Mitte. Inmitten der Drangperiode der Dresdner in der zweiten Halbzeit fiel das 1:0 für den KSC. Wegbereiter der eingewechselte Rainer Krieg, Vollstrecker war Heiko Bonan in der 65. Minute. Bei den Badenern wussten eben die beiden Matchwinner Krieg und Bonan zu überzeugen. Bei den Dresdnern war Schlussmann Tschetschesow der beste Mann. Alles in allem ein ganz wichtiger KSC-Sieg auf dem Weg in den UEFA Cup 94-95. Alexander Kuschka, Radio Regenbogen, Karlsruhe. Ja, und in der zweiten Bundesliga spielten FC Hansa Rostock Waldhof Mannheim 1:0. Am 29. Spieltag der Handball-Bundesliga gewann die SG Leutershausen gegen den THW Kiel mit 22:16. Der erste Schritt der SG Leutershausen in Richtung Klassenerhalt ist geschafft. Mit 22:16 besiegten die Roten Teufel in der fast ausverkauften Bensheimer Weststadthalle den Tabellenführer THW Kiel überraschend hoch. Eine stark agierende Abwehr und ein überragender Torhüter Markus Tessert waren der Garant des Erfolges. Nur 4 Gegentreffer musste die SGL bis zur Pause hinnehmen, ging mit einem 9:4 Vorsprung in die Kabine. Die konzentrierte Leistung setzten die Roten Teufel in der zweiten Hälfte fort und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Erfolgreichster Werfer war der wiedererstarkte René Kreu mit 7 Treffern. 22:16 gewinnt Leutershausen gegen Kiel. Optimismus im Abstiegskampf an der Bergstraße. Matthias Medner, Radio Regenbogen, Bensheim. Radio Regenbogen mit der Zeit 22:04. Radio Regenbogen Service, wir haben eine verdammt gute Nachricht. Es gibt nämlich keine Meldungen über Verkehrsstörungen. Wir wünschen wem an dieser Stelle eine richtig gute Fahrt. Radio. Am Abend. Radio. Am Mittwoch. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Also ich gebe es jetzt ganz ehrlich zu, ich mache es jetzt nicht aus Liebe, sondern ich mache es nur den Autofahrern zuliebe, denn die haben alle Autoradios noch eingeschaltet. Nochmal. 22 Uhr und 8 Minuten Radio Regenbogen Service. Zurzeit gibt es keine Meldungen. Jetzt machen wir sie aus. Ah, wer sagt's denn? Jetzt klappt's. wieder da. Charlie! Ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Und der Charlie sagt Hallo Nachtschwärmer. Jetzt liegt Paprika in der Luft. Da haben wir viel Spaß. Hey, Charlie. In der zweiten halben Stunde unser Gewinnspiel. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Und dann haben wir noch einen Mann dabei. Wie heißt denn der schon wieder? Dieser Mann ist zufällig Al Bundy. Oh, yeah! Uhr 18, Eyes of Base, super starke Remix. Wie gesagt, mit deinem Freund Al Bundy werde ich heute noch ein bisschen Disput haben. Der hat mich heute schon angerufen, das weiß ich jetzt schon. Al, sag mal schon mal was. Al, wo bist du denn? Ja gut, also Al, jetzt fängt der schon wieder gut an mit dir. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Regenbogen, Regenbogen.

das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Wer hat dir das erlaubt? Wer hat dir das erlaubt? Die Bremsen. Wer hat dir das erlaubt? Uhr, Radio Regenbogen Service. Zurzeit liegen keine Meldungen vor. Ihr Radio? Von hier, Radio Regenbogen. 100,4. Mittwochabend, Nachtschreimer-Spezial mit Charlie 2000. El, was meinst du zum Programm bis jetzt, hä? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge, ich bin ein Langweiler? Überhaupt nichts davon, El. Und jetzt Nachtschreimer, aufgepasst, jetzt kommt unser Gewinnspiel. Jetzt gibt's was zu gewinnen. Jetzt kommt hier ein Mix und 5 Interpreten sind zu erraten. Und da sind jetzt die Deutsche Welle Spezialisten dran. Aha! Beim Stechen, lustvoll stürmen. Mein Häuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Doch jeder ist gut informiert, weil Rosi täglich inseriert. Und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut, dass es die Rosi gibt. Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten, sind die Füße platt. Skandal, Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal um Rosi. Ich seh den Sternen. Das war noch Zeit nach Schwärmer. Und da möchte ich jetzt 5 Interpreten wissen. Und für alle, die neu hinzugekommen sind, die Telefonnummer voll Power. 0 1 3 8 8 0 0 0. Ich gehe mal rein. Da habe ich jetzt die Elke aus Ubstadt-Weiher. Sie ist 25. Hallo Elke, bist du drauf? Ja, hallo. Wunderbar. Wir hören alle 5 Interpreten von dir. Ja, das war einmal der Falco, die Nena, dann war dabei Trio, Joachim Witt, Maikus, ja, Spider-Murphy Gang, Hubert K. Toll, super. Das sind schon weit über 5. Wer das nicht gewusst hätte, der wäre kein richtiger Nachtschwärmer. Was meinst du? Ja. Elke, ganz toll, bleib dran. Du hast was gewonnen. Jabba, jabba, jabba, du! Get weltweit immer dabei. Unsere Korrespondenten immer einsatzbereit. Eine Sekunde mal. Ich hab hier eine fürchterliche Grippe zugestellt. Oh Gott. Können Sie noch mal die Frage stellen? Neuigkeiten aus aller Welt bei Ihrem Radio von hier auf der 100,4. Radio Regenbogen. Der Topstar Tom Cruise, der Weltbestseller von John Grisham, Die Firma. Monatelang auf Platz 1 der deutschen Buchcharts und 2,5 Millionen begeisterte Kinobesucher. Tatsache ist, niemand hat uns jemals verlassen. Tom Cruise, Die Firma, jetzt auf Videokassette überall im Handel. Touch my soul, the best of black music. Upside down. Cool, soft and sexy. Touch my soul and get the feeling. Touch my soul, die neue Doppel-CD von Ariola. See, about things you used to believe. Love, feelings don't exist. It's time to change, you don't wanna miss the revolution. We've waited for automatic love, you've got the score. Licht sich von der Eingangstür zu deiner Autotür erstreckt. Gut, stell dir deinen Tag vor, erfüllt mit Regenbogen voll Frieden und Ruhe. Gut, starte dein Regenbogenauto. Gut, stell dir einen Regenbogen vor, der dich mit dem Verkehr verbindet. Uhr noch das Wetter für Baden, Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz. In der Nacht vielfach klar bei Temperaturen um 0 Grad, gebietsweise Bodenfrost, streckenweise auch Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Am Tage bewölkt und zeitweise Regen, teils als Schnee. Die Temperaturen schwanken zwischen 6 und 10 Grad. Die weiteren Aussichten sind nicht gut, es bleibt wechselhaft und kühl. Regenbogen 100,4 Nachrichten. Radio Regenbogen Verkehrsservice auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Appenweier und Karlsruhe Mitte. Behinderungen durch einen Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Und A8 München Richtung Stuttgart zwischen Merklingen und Mühlhausen Baustelle, 5 Kilometer Stau. Abend. Radio, am Mittwoch. Radio Regenbogen. Charlie 2000. You claim you've been out in the world so hazy. And now that you're back, you're driving me crazy. But if you believe in the light, take me back. Back to the love line. Die Superstarken. Ja, das ist cool. Das ist mein Lieblingsprogramm. Diesen Sender werde ich heute Abend nicht mehr abschalten. Ich bin gelähmt von der Sendung. Das ist eine Zumutung. Jetzt kommen alle Hathaway-Freunde dran. Jetzt machen wir einen Hathaway-Sperrsel. So, Nachtschwimmer, jetzt kommen noch ganz kurz die Termine vom Leben Schalle fürs kommende Wochenende. Da wäre zum einen dran Rottweil, die riesengroße Stadionhalle am 9. April. Dann Riedböhringen, das ist in Nähe von Singen, ganz im Süden, Mehrzweckhalle. Und Weißweil, das ist in der Nähe von Freiburg-Herbolzheim am Kaiserstuhl in der Festhalle. Und in Frankreich Rietzels. Und nicht vergessen, nach halb haben wir unser zweites Gewinnspiel. Show them what we make and listen the plays on which we hear. We give you fun and whatever you need. We have power, listen, we are the greatest. On the road, on the road again. Hey, we're Charlie 2000. On the road, on the road again. 23:23 Uhr. Hier ist Nachtschwärmer-Spezial mit Charlie. Again. Hey, we're Charlie 2000 on the road. Southern Songs bei Radio Regenbogen. Sonntags von 20 bis 22 Uhr. Zwei Stunden Musik zum Relaxen. Soul, Rhythm and Blues, Songwriter, Klassiker und die großen Stimmen der 90er. Jeden Sonntag ab 20 Uhr. Southern Songs presented by Southern Comfort. Now you know a lot of things are going in the world with pain. So stop up chance and sing. Radio Regenbogen Verkehrsservice auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Appenweier und Karlsruhe Mitte. Behinderungen durch einen Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Und auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Merklingen und Mühlhausen Baustelle 5 Kilometer Stau. 23:37 Uhr. Und jetzt ist Zeit für unser nächstes Gewinnspiel. Jetzt kommt wieder ein Mix und da werden 5 Interpreten gesucht. Und ihr als alte Nachtschwärmer, ihr wisst das natürlich ganz genau. Seid ihr bereit? Dann kann's losgehen. Some people all they zwischenzeitlich 23.44 Uhr, genau. Wir haben unser Gewinnspiel und jetzt bringen wir noch zwei Knaller und dann will ich's wissen. Schöner, super starke Songs jetzt in diesem Gewinnspiel. Und jetzt möchte ich's wissen. Ruf mich an! ...0138-8000.